Als letzter großer Meilenstein zur Annäherung des Westens an die indische Klassik darf der amerikanische Altsaxophonist Charlie Mariano gezählt werden. Mariano lebte für ein Jahr im indischen Dorf Tiruvannakulam und kam hierbei mit der indischen Lebensweise und besonders der Musik in Berührung. Seit etwa 1980 begann eine enge Zusammenarbeit mit der indischen Sängerin und Komponistin R.R. Ramamani, die zu diesem Zeitpunkt mit ihrer Gründung von Jazz Yatra in Indien für Aufmerksamkeit sorgte. Aus der Zusammenarbeit gingen erfolgreiche Alben wie Bangalore, Live with the Karnataka College of Percussion und Om Keshav hervor. R.R. Ramamani und Charlie Mariano hören wir nun mit Adadale Ole Tayatto, einer in Indien heiligen Gebetsandacht in der südindischen Raga-Form Retikovla. Sie hörten die indische Sängerin und Komponistin R.R. Ramamani mit dem amerikanischen Altsaxophonisten Charlie Mariano und der Gebetsandacht Adadale Ole Tayatto in der südindischen Raga-Form Retikovla. Die Aufnahme stammt aus einem Live-Mitschnitt beim jährlichen Musikfestival am Karnataka College of Percussion in Bangalore. Neben dem Saxophonisten Ramnath Gopalkrishnan, der sich in der indischen Filmindustrie einen Namen gemacht hat und heute als Dozent an der Academy of Indian Music and Art in Chennai tätig ist, wurde Prasanth Radhakrishnan, der Vorzeigeschüler des indischen Pioniers auf dem Saxophon, Padmashri Dr. Kadri Gopalnath. Plassant wurde in den USA geboren und ist in Phoenix, Arizona aufgewachsen. Im Alter von 17 hatte er mit seinem ersten Album Swarasuta sein Debüt im Jahre 2000. Hier spielt er bereits mit den renommiertesten Musikern der südindischen Klassik zusammen. Besonders die Konzerte von Prasant in Indien mit Kompositionen im langsamen Tempo und einer kontrollierten Ausführung der Ornamentik indischer Ragas, den sogenannten Gamakas, haben dazu beigetragen, dass sich das Image des Saxophons als ein lautes und schnelles Instrument, das bestenfalls dazu geeignet ist, technische Übungen zu absolvieren, verändert hat. Während Prasant Radhakrishnan im Jahre 1996 seinen Unterricht bei Dr. Khatri Gopalnath, dem indischen Pionier des Saxophonspiels in der südindischen Klassik, begann, kam für Gopalnath selbst der Wendepunkt und internationale Durchbruch im Jahre 1980 beim Jazzfestival in Mumbai, dem ehemaligen Bombay. Der kalifornische Jazzer John Handy forderte Gopalnath spontan auf die Bühne, nachdem er sein Spiel gehört hatte. Das indische Publikum war von dem harmonischen Zusammenspiel des karnatischen Stils und des Jazz begeistert. Gopalnath war der erste indische Saxophonist bei den BBC Proms in London im Jahre 1994. Gopalnath erlernte zunächst das indische Blasinstrument Nadaswaram, eine Art Oboe, und absolvierte ein 5-jähriges Gesangsstudium in Mangalore. Zum Saxophon fand er durch eine Brassband, die in Mysore spielte. Sein erster Lehrer für dieses Instrument war der Saxophonist dieser Gruppe, Lakshmi Narasimhayai. 1975 ging Gopalnath nach Madras und nahm bei dem renommierten Musiker T.V. Gopalakrishnan Unterricht. Im Jahre 1977 gab Gopalnath in Madras sein erstes Konzert. Der Altsaxophonist Prasant Radhakrishnan veröffentlichte im Jahre 2007 die CD East Facing. Wir hören daraus den Raga Mukkari. Es begleiten in der Tradition des südindischen Ensembles auf der Violine B.U. Ganesh Prasad, auf dem Ridangam P. Satish Kumar, den Gatam spielt V. Suresh und die Maultrommel wird von Bangalore B. Rajashekar geschlagen. Im direkten Anschluss zu Prasant stellen wir seinen früheren Lehrer Dr. Khatri Gopalnath gegenüber mit Nagamomu in der südindischen Ragaform Appiri des großen Komponisten der südindischen Klassik Thiyagaraja Swami. Die Rhythmusstruktur ist Aditala, ein Achterbeat. Raga Appiri findet sich auch in der nordindischen Klassik in dem Raga Bimpalas wieder. Thank you.